20 Uhr, guten Abend, Radio Lindisfarne aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Vorderelsass. Vorhersage bis morgen. Kaum Niederschläge, aber ziemlich bewölkt. Vereinzelt auch Nebelfelder. Tagestemperaturen um 7 Grad, im Bergland um 4 Grad. Nachts nur wenig kälter, schwach windig. Trinken ist gesund. Und was es alles zu trinken gibt, das auszusuchen macht Spaß. Zumindest beim Erlebnisgetränkemarkt Südlo in Malsch. Auf 400 Quadratmetern eine Riesenauswahl von allem, was zurzeit in Flaschen, Büchsen oder Tüten gefüllt ist. Und eine Riesenauswahl an exklusiven Getränkepräsenten in allen Preislagen. Getränke Südlo, Malsch-Posener Straße. Ihr Fachgeschäft mit der persönlichen Note. Bequeme Anfahrt, schnelle Bedienung, fachkundige Beratung. Länder, Menschen, Abenteuer. Jules Verne. Die fantastische Reise zu märchenhaften Gaumenfreuden in Baden-Baden-Sinsheim an der B3. Jules Verne. Anlageberatung Resch in Rastatt. Ihre Fachleute für Immobilien als Kapitalanlage zum Steuern sparen. Komplette Abwicklung, günstige Finanzierung, sichere Mieterträge und Hausverwaltung. Alles in einer Hand. Und alle Immobilien nur an ausgesuchten Top-Standorten. Anlageberatung Resch. 4 Filialen in Ihrer Nähe. Rastatt, Telefon 32031. Besuchen Sie uns. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Für Ihre speziellen Wünsche. Auch Studiomöbel sind bei uns ausgestellt. Jackie O, die Boutique für das Besondere in Karlsruhe. Mattistraße 3, Nähe Bahnhof. Es ist 10.30 Uhr Atlantic Standard Time. Hier ist Radio Bacardi mit den heißesten Strandtipps der Karibik. Aruba, absolut klares Wasser. Ein Traum vom Türkis an den Stränden Martiniques. Montego, kilometerlanger Strand. Tobago, kein Hai weit und breit. Also ein Tag wie geschaffen für Bacardi Cola. Sipping on Bacardi Rum. Schluck für Schluck, erfrischender Genuss. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 3 Minuten Radio Lindisfarne aus Baden-Baden mit einer aktuellen Verkehrsmeldung. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Offenburg und Lahr, Baustelle 2 Kilometer Stau. Radio Lindisfarne aus Baden-Baden. Halt das Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Schlechteste Ausfälle, Flops, Peinlichkeiten. Entschuldigung. Das Schlechteste, die Sendung mit miesen Preisen, lausiger Musik und einem erbärmlichen Moderator. Charlie. Das Schlechteste, echt ätzend. Hallo, Nachtschwärmer. Hier ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. Mimi, Heute geht's wieder rund hier. Ein superstarkes Gewinnspiel. Mächtig viel Spaß. Und El Bambi, den Schrecken der Nation. Hier geht's. Schlag auf Schlag. Hier ist die Segel! Hey Leute! Wow, jetzt geht der Spaß so richtig los. Hallo und herzlich willkommen. Einfach riesig. Jetzt abheben. Also viel Spaß. Schwimmer. Hallo, heute am Montag. Seid ihr bereit? Kann's losgehen? Türen alle verschlossen? Ja. Checkt. Fenster verriegelt? Ja, checkt. Habt ihr eure Raumsprays dabei? Ja, Mom. Euren eigenen Toilettensitz? Ja, Mom. Flo- und Wanzenspray? Ja, Mom. Naja, dann seid ihr bereit. Das ist ja toll. Thank you. Radio killed the radio star. Noch ist nicht so weit. 20:11 Uhr. Und jetzt müssen wir erst eine kleine Bestrafung durchführen. Schulz! Vollstrecken Sie! Nun, Strafe muss sein, denn vor dem Fernsehen kommt Charlie. Rockset Spezial, das baut ja den Nachtschwärmer, den richtigen Meister, richtig auf wieder. Oh my Lollipop. Lollipop.

Danke. Bevor er sie nach Hause bringt, hält er auf einem einsamen Parkplatz und fragt sanft, wenn ich dich jetzt liebe, wirst du dann um Hilfe rufen? Da fragt sie erstaunt zurück, warum? Wirst du denn welche brauchen? Wirst du welche brauchen? Eure Witze sind wirklich die größten. Ich bin Alf, euer größter Fan. Wie kommt er immer nur auf solche Sachen? Er setzt noch eine Pointe drauf. Alarm, Alarm. Tja, das ist die fröhliche Welle aus Baden-Baden. weiß nicht, ob sich der Billy Joel so darüber freut. Aber seine ist doch irgendwie besser. Ja, meine ich doch auch. Fragen. Und was wird mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Oder vom Sofa. Tanze mit mir in den Morgen. Und nicht vergessen, Nachtschwimmer, kurz nach halb kommt unser Gewinnspiel. Oh no! Here we go! Richtig kleiner. A world without your love. A world without your touch. Jetzt kommt die Werbung! Und zwar zack, zack! Reich, Kapische! Schluck für Schluck, erfrischender Genuss! Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 31 Minuten Radio Lillisfest aus Baden-Baden mit einer Verkehrsmeldung. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Offenburg und Lahr, Baustelle 2 Kilometer Stau. Renault 19 und Renault Clio, Deutschlands Importstars Nummer 1. Was kann man an denen noch verbessern? Seitenschweller dran machen. Lächerlich. Fuchsschwanz in Wagenfarbe? Bestimmt nicht. Tiefer legen. Bingo, aber tiefer gelegt ist die Finanzierung. Das Angebot der Renault Bank, 1,9% effektiver Jahreszins, 15% Anzahlung, 36 Monate Laufzeit. Tiefer geht's nicht. 1,9%? Bei! Renault-Partner haben Autos zum Leben. Autos zum Leben von Renault. Ihr Auto fürs Leben erhalten Sie beim Autohaus Burgstahler in Linkenheim-Hochstetten. Richtig gehört. Autohaus Burgstahler, Linkenheim-Hochstetten. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich seine Wohnung einzurichten. Zum Beispiel so. Oder so. Oder so. Mit handgeknüpften Teppichen und exklusiven Leuchten der Firma Traub in Baden-Baden-Sinsheim finden Sie den richtigen Ton zu Ihrer Musik. In Sinsheim, Bergstraße 1, gleich hinter der Totaltankstelle an der B3. 1199 kommt jetzt täglich auf Vox. 17.15 Uhr und 7 Uhr früh. 1199 greift an und beißt zu. 1199 reizt mit Liebe und Sex. 1199 zeigt und macht Stars. Das einzige tägliche TV-Jugendmagazin. Um 17.15 Uhr und 7 Uhr früh auf Vox. Hey du, neues Sweatshirt, echt stark, woher? Von Mode Live Freudenstadt, da solltest du auch mal hin. Wieso? Haben die noch mehr so starke Sweatshirts? Aber klar, und Preise total reduziert, um fast die Hälfte. Da gibt's Jeans für 35 Mark, Jeansjacken für 40 Mark und diese heißen, topmodischen Sweatshirts für nur 30 Mark. Und wo ist das? Bei Mode Live in Freudenstadt, Ringstraße 27, beim Stadtbahnhof. Heiß, da muss ich hin! Jetzt noch die Termine vom lieben Charlie von dieser Woche. Worauf ich nicht vergesse, mich zu bedanken fürs vergangene Wochenende. Also, kommenden Samstag ist dran Brechtal. Brechtal ist zu erreichen übers Kinzigtal oder über Ettenheim-Immendingen darauf. In der Festhalle, da bin ich selbst. Dann ist noch dran Wilflingen, das ist bei Gosheim in der Festhalle. Und ganz wichtig, am Dienstag. Also morgen in einer Woche, am 16. Appenweier, Schwarzwaldhalle, da bin ich auch selbst. Vielleicht eine Woche später schon informativ, 20. November, Donaueschingen, Messehalle B, Seedorf-Festhalle und Hirschau, Tübingen-Hirschau, Zunfthalle. Nee, die heißt jetzt anders. Stefan-Hartmann-Halle heißt die. Und da lade ich alle ein, die im vergangenen Freitag oder Samstag da waren. Da war ich auch in der Gegend. War Weltklasse. Okay, 20.35 Uhr. Ja, was ist denn los? FM Stereo, FM Stereo, FM Stereo. Hallo Charlie! Hallo Charlie! Halt dich mal im Zaum, Junge! 1, 2, 3, 4! Das ist cool! Das ist Spaß! Das ist super stark! Das HK und Shine On, unser Gewinnspiel ist natürlich in Vorbereitung. Was sieht's aus? Wie sieht's aus? Machen wir das Gewinnspiel? Ja? Komm, Charlie, gehen wir los. Es gibt viel zu packen. Tun wir's ihnen an. Tun wir's ihnen an. Playing your games, we have many questions. Playing your games. Fünf in der Brille, ihr wisst Bescheid, werden gesucht. Tja, und dann darf ich bitten. Oh, yes! Das ist schon der erste. Das müsste bis jetzt jeder gewusst haben. Aber das geht noch weiter. Corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine. Ladies and gentlemen, I hope you've enjoyed the first half. 07229 30 77 30. Aber wem sage ich diese Telefonnummer? Also die Titel wissen ja immer meistens die meisten. Das Kunststück ist hier durchzukommen. Tja, so geht's halt. Das können wir nichts machen, wenn alle Leute hier anrufen. Jetzt habe ich dran die Steffi aus Schutterwald. Steffi, hallo. Hi, hi. Sie ist 17. Und 5 Interpreten brauche ich, Steffi. Genesis, John Cicada, George Michael, Chris Cross, AC/DC. Da bin ich an den Nachtschwärmerin dran geraten. Jawohl! Das stimmt. Bleib dran, Steffi, du kriegst eine CD. Okay. Super, super, super. Super. Super. Super. Super. So, Leute, jetzt hört mal zu. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wir hauen euch aus den Hosen. In der Woche höre ich Hip-Hop mit dem Mikro in der Hand, denn dann geht's ab. Aber hallo, wen haben wir denn da? Der grelle Wahnsinn. Einfach gut. Absolut irre. Tolle Kraft voraus. Yeah. Ich bin da. Lass die Glocken läuten und die Fahnen flattern. Alright. Ich, ist unmöglich. Schloss und ein weißes Ross. Ich bin ein großer Held und ich reise um die Welt. Ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon. Alle singen mit, ganz laut im Chor, das geht ins Ohr. Keiner kriegt davon genug, alle halten mich für klug. Hoffentlich merkt keiner den Betrug. Denn das ist alles nur geklaut, das ist alles gar nicht meine. Das ist alles nur geklaut. Doch das weiß ich nur ganz alleine. Das ist alles nur geklaut und gestohlen, nur gezogen und geraubt. Entschuldigung, das hab ich mir erlaubt. Ich bin tierisch reich, ich fahre einen Benz, der in der Sonne glänzt. Ich hab einen großen Teich und davor ein Schloss und ein. Das ist die Unplugged-Version von den Prinzen. Und die ist, die wollte ich gar nicht bringen. Auf einmal ist die rüber gehupft. Ja, sowas! Wanna hear some more? Contact Sean Bell at Entertainment and Media. Wow, ist die nicht toll! Wow, hey Leute! Zwei Klugscheißer! Intermission, Peace of My Heart. 20.59 Uhr. Größer, satter, lecker. Werbung! Super gut. Schluck für Schluck, erfrischender Genuss. Hörmann, der Getränkespezialist in Baden mit dem Verkehrsservice. 21:01 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit aktuellen Verkehrsmeldungen. A5 Karlsruhe Richtung Basel zwischen Offenburg und Lahr, Baustelle 2 Kilometer Stau. Und die B294 Freiburg-Wolfach zwischen Waldkirch-West und Waldkirch-Ost-Hugenwaldtunnel wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt, örtliche Umleitung. Und im Kreis Köppingen ist die Elsbrilf 19 zwischen Eislingen und Saalach nach Unfall gesperrt, örtliche Umleitung. Wenn Sie wie ich das Besondere wollen, Arena Bar, Freiburg in der Schwarzwaldstraße 2. Das sollten auch Sie sich gönnen. Länder, Menschen, Abenteuer. Jules Verne. Die fantastische Reise zu märchenhaften Gaumenfreuden in Baden-Baden-Sinsheim an der B3. Jules Verne. $11,99 kommt jetzt täglich auf Box. 17.15 Uhr und 7 Uhr früh. $11,99 greift an und beißt zu. $11,99 reizt mit Liebe und Sex. $11,99 zeigt und macht das. Das einzige tägliche TV-Jugendmagazin. Um 17.15 Uhr und 7 Uhr früh auf Box. Hallo, ich bin's, Bernd Schumacher von 5x5. Ab sofort senden wir wieder täglich, Montag bis Freitag, allerdings auf einem ganz, ganz neuen Sendeplatz, nämlich erst um 18.30 Uhr. 5x5 um 18.30 Uhr. Spiel mit mir das Spiel. 5x5. Natürlich in Sat.1. Ist ja alles super gut, ne? La, la, la, la, la, la, la, la. Jetzt hört mal zu, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab, wir hauen euch aus den Hosen. So Leute, jetzt hört mal zu. Jetzt ist Zeit für die ganz neue Ace of Base, ha? Jawohl, hier kommt sie. We'll be right back. nicht so dumm rum und dreh die Platte um und dreh die Platte um und dreh die Platte um und dreh die Platte um und dreh die Platte um und dreh die Platte um. Ich dreh die Platte um, ich versuch sie umzudrehen. Aber was mache ich, wenn's eine CD ist? Und dreh die Platte um. Hallo, hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Einfach gut. Absolut irre. Volle, volle, volle Kraft voraus. Alright. So, hier ist die neue Luft. Hold on. Hallo, geht mal tierisch ab die neue Luft, wie? Live it up, live it up, live it up, live it up. Life is a race, try get the goal. Come follow the road is rocky and the road is rough. Always aim for your goal and hold your head up. Keep quiet, me a chat, me a beg you listen up. Act like a fool, don't think like a nut. If life is a test, man, if it's a handcuff. Can't just buy me the people jump up. Live it up, live it up, live it up. Respect is true, man, you have to give it up. If life is a ride, man, you have to buckle up. Move smart and wise and try not get stuck. Cause if you do that, man, you run out of luck. Life is a thing where everyone loves so much. Uhr 11 wird's gleich. Nachdem habt ihr gelesen, Thorsten Frenzlau ist tödlich verunglückt. Das ist ja der Produzent und Vater von Mr. Wayne. Metallica. habe gerade die Top 100 hier vor mir liegen von heute. Was gibt's denn da Neues? Platz 10 Live Hathaway, 9 Urban Cookie Collective, Runaway Train 8, Got to Get Culture Beat Nummer 7, das ist übrigens auch von Thorsten Fenslau. Dann Billy Joel, Platz 6, 5 Die Prinzen, 4 Fawn and Blondes, 3 Freddie Mercury, 2 die Granate, muss man schon sagen, Meat Loaf, 1 Pet Shop Boys, Go West. Und ich probiere hier gerade das trotzdem aus, ob ich eine CD verkehrt rum spielen kann. Elban, die haben mir einen Tipp gegeben. El, komm, wir probieren es nochmal. Ah, auf, komm. Charlie! Sehe ich so blöd aus? Nein, so blöd siehst du nicht aus. Wir probieren es nochmal. Aber das klappt halt irgendwie nicht. Warum denn nicht? Ey, du Blödmann, du hast die falsche Seite aufgelegt. Ja! Jetzt Zugabe, Leute! Ach du großer Schreck, da kommt er schon! Action bitte! Hallo Freunde! Ba ba ba ba Brand! Ach komm! Der Flug geht ab! 1, 2, 3, 4, hört mal her, ihr Leute, kommt und haltet euch gut fest! Langeweile. Ärger in der Schule. Tagträumen. Neugierde. Tatendrang. Zoff zu Hause. Bei Liebeskummer. Wer viel um die Ohren hat, hört am besten uns. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Jawohl, mein Schatz. Nachtschimmer, guck mal auf den Kalender. 8. November. Sie hat gesagt, es müsste sein. Tja, nächsten Monat ist schon wieder Weihnachtszeit. Darf ich euch schon mal ganz sorgsam drauf vorbereiten? Okay. Wo ist meine Hose? Charlie macht einfach Spaß. Weihnachten. Pretty good. Kettenbaum. Do the Christmas dance. Der Dicke nochmal. Weihnachten. Nikolaus. You better dance. Nikolaus. Herrn Juhu und dem Baum. Herrn Juhu und dem Baum. Stand up and dance. Nikolausi. The Christmas dance. Und gibt's hier Geschenke, ey? Aggressiver als Mandingo, schockierender als hinter der grünen Tür, erotischer als die Trump, der alle Jeans platzen lässt. Die doofe Witze-Ecke. Die junge schöne Frau des reichen alten Herrn ist wieder einmal in anderen Umständen. Sie sollten Ihre Frau dazu bewegen, die Pille zu nehmen, rät ein Geschäftsfreund. Ach was, ich werde den Chauffeur entlassen, das hat die gleiche Wirkung. Das war ein bisschen Reggae Time. Reggae, Reggae Time! And now I am Time für Nachtschwärmer. 21:25, die Zeit vergeht. Nachtschwärmer, ich gucke gerade meine alte Liste durch von Manta-Witzen von ehemals vor 3 Jahren. Darf ich? Ein Manta-Fahrer nimmt eine Nonne mit. Die Nonne sagt, sie sind aber sehr freundlich. Darauf der Manta-Fahrer, tja, Batmans Freunde sind auch meine Freunde. Achtung, Manta-Fahrer, das ist was Neues. Die gab's ja nur mit 4 Ventilen, jetzt gibt's 16 Ventiler. Und zwar machen das die folgendermaßen. Gibt's jetzt Reifen. Reifenschläuche mit 2 Ventilen, dann habt ihr auch 16. Das reicht jetzt. Hier ist Welle Wahnsinn! Muss sein. A Gaudi muss sein. My baby, baby, bala, bala. Das waren sie schon wieder, die ersten 1,5 Stunden, heute am Montag, den 8. November. Wer übrigens schreiben möchte, dass Grüße durchgesagt werden, der schreibt an Radio Ladies First, Charlie 2000, Postleitzahl 76549, Baden-Baden, Hügelsheim. Vergessen, kommenden Samstag ist der liebe Charlie in Brechtal. Brechtal Festhalle und Wilflingen, nee, Gosheim. Und dann Dienstag, also morgen in einer Woche, Appenweier, Schwarzwaldhalle. Oh, Tschüss, Nachtschwärmer. Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Und heißt es Bühne frei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weitergehen, auf Wiedersehen. Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden zur Verkehrslage. B294 Freiburg Richtung Wolfach zwischen Waldkirch West und Waldkirch Ost. Hugenwaldtunnel wegen Bergungsarbeiten in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. Im Kreis Göppingen ist die L1219 zwischen Eislingen und Saalach nach Unfall gesperrt. Örtliche Umleitung. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Am Mikrofon Rainer Hartmann.